Deutschlandfunk. Corso. Ben Hur gefloppt, Ghostbusters angefeindet, Hollywood hat irgendwie gerade kein Glück mit den Remakes ehemaliger Blockbuster. Aber trotzdem können und wollen es die Verantwortlichen nicht lassen. Die Versuchung, einen alten Kassenhit nochmal in neuem Gewand zu verfilmen, die ist und bleibt einfach groß. In Planung bzw. in der Dreh- und Schnittphase sind derzeit Remakes von Tomb Raider, The Nanny, Jumanji. Auf die müssen wir noch ein bisschen warten, wenn wir denn wollen. In der Regel bis 2017. Das sind auch drei Filme, die vielleicht nicht unbedingt den Geschmack von anspruchsvollen Cineasten treffen. Aber morgen nun kommt ein Remake in die Kinos, dessen Original so großartig war, dass viele sich gerne auch nochmal eine neue, wenn gut gemachte Version anschauen wollen. Die glorreichen Sieben von Regisseur John Sturges, ein Western aus dem Jahre 1960. Und selbst das war ja damals schon ein Remake von Akira Kurosawas Samurai-Klassiker Die Sieben Samurai. Nun hat der afroamerikanische Regisseur Antoine Fuqua die glorreichen Sieben erneut verfilmt. Hartwig Tegler über Wiederauferstehung im opulenten Kugelhagel unterlegt mit ebenso opulenter Musik. Zunächst, wie sich's gehört, die Begriffserklärung von Western, und zwar eine vom Profi. Tommy Lee Jones, Texaner, sowie Regisseur und Hauptdarsteller des großartigen Western The Homesman von 2014 im Bonusmaterial der Blu-ray des Films. I have the impression over the years that it means that a Western is a movie that has horses in it and big hats. Über die Jahre, grummelt Tommy Lee Jones vor sich hin, habe ich den Eindruck bekommen, Western sind Filme mit Pferden und großen Hüten. Howdy. Also, zu den glorreichen Sieben. Die Story ist bekannt. Vom Original von 1960, den beiden Fortsetzungen 1966 und 69 und der TV-Serie Ende der 1990er Jahre. Arme Leute werden von Banditen überfallen und bestohlen. Zum Schutz heuern sie Revolvermänner an. Sie brauchen keinen Kopfgeldjäger, sie brauchen eine Armee. Und die wollen wir auch anheuern, Sir. Am Ende sind es natürlich diese mythischen Sieben Retter. Die Zahl sieben. Sieben Tage, mehr Zeit habt ihr nicht. Im 2016er Remake von Antoine Fuqua sind die glorreichen Sieben aber nicht sieben Weiße. Denn zum Action-Blockbuster-Kino gehört heute natürlich ethnische Diversität. Denzel Washington, der Chef der Sieben, ist Afroamerikaner. Dazu gibt es einen Asiaten, einen Native American und einen Mexikaner. Neben den anderen, den Weißen. Die meisten heute gedrehten Western zugegeben bieten alten Wein in neuen Schläuchen. Allerdings manchmal mit einigen signifikanten Abweichungen. Wo dann eben auch schon mal, wie jüngst Natalie Portman in Jane Got a Gun, nicht ein Rächer, sondern eine weibliche Kollegin den bleiernen Blutzoll fordert. Oder der Held, wie jetzt in Die glorreichen Sieben, ein Schwarzer ist. Damit zeigt sich wieder einmal, der Western erzählt im Gewand des 19. Jahrhunderts in seinen besten Momenten über die Zeit, in der er gedreht wird. Und manchmal gelingen den Filmemachern dann, gut, nur manchmal, aber immerhin, interessante Blicke auf ihre Zeit. Beispiel True Grit von Joel und Ethan Coen von 2010. Remake eines John Wayne-Klassikers. Joel und Ethan Coen zeichnen den alten Westen im Gegensatz zum Originalfilm von 1969 als ein Land, in dem man nur verrückt werden kann. Die Helden sind müde, gebrochen. Der Mythos Amerika, über den der Western in seiner klassischen Periode erzählte, wird dekonstruiert. Erhabenheit, Fehlanzeige. Eine Erneuerung des Genres, eine Umdeutung, einen neuen Blick auf die US-amerikanische Geschichte wie bei den Coen-Brüdern in True Grit, das von Antoine Fuqua zu erwarten, wäre allerdings am Ende zu viel verlangt. Sein Film ist solide Unterhaltung mit schönen Landschaften und großen Hüten, sowie ein paar zeitlichen Aktualisierungen. Bei Fuqua stiehlt nicht ein mexikanischer Bandit die Wintervorräte eines mexikanischen Dorfes, sondern ein eiskalter amerikanischer Geschäftsmann will amerikanischen Siedlern ihre Stadt stehlen, um dort Gold zu schürfen. Ein wenig Kapitalismuskritik nach der Finanzkrise von 2007-2008 hat also auch in diesem Western-Action-Remake seinen Platz gefunden. Und dann gibt es noch die taffe Witwe, die beim finalen Geballer mit der Winchester kräftig mitballert. Hollywoods Publikum besteht eben nicht mehr allein aus männlichen Weißen. Und dass die, die von den glorreichen Sieben im aktuellen Film den Showdown überleben, das wird kein gutes Ende nehmen. dass die dann ohne Frau, die bleibt zu Hause, in den Sonnenuntergang reiten, wie einst die Kollegen 1960. Wir haben verloren. Wir verlieren immer. So viel Verbeugung vor den heiligen Gesetzen des Genres muss auch im 2016er Remake sein. Howdy.